Auf dem Heimweg fährt der Brautwagen den anderen voran. Er muss schnell fahren, sonst geht es in der Ehe den Krebsgang. Betritt das Brautpaar die Türschwelle des Hochzeitshauses, muss es über Eisen, also über eine Axt oder ein Hufeisen treten. Beim Hochzeitsmahl sitzt das Brautpaar in einer Ecke, dem Brautwinkel, den es nicht verlassen darf. Die Stühle des Brautpaares sind mit Efeuranken geschmückt. Nach dem Mahl schleicht ein Bursche unter den Tisch und zieht der Braut einen Schuh ab, der zur Versteigerung kommt und am Ende vom Bräutigam ersteigert werden muss. Der Erlös kommt den Kochfrauen zu. Um 12 Uhr nachts wird unter Singen der Schleier zerrissen und einem jeden Gast ein Stück davon als Andenken mit auf den Weg gegeben. Nach der Hochzeit bezieht das junge Paar die neue Wohnung. Dort haben gute Freunde ein Päckchen mit Brot, Salz und etwas Geld auf den Ofen gelegt, damit es nie an Nahrung und Geld fehle. Das Päckchen muss ein ganzes Jahr unberührt da liegen bleiben. Die zwei Worte, die bei einer Heirat am wichtigsten sind, lauten: darf und muss und darf und muss und darf und muss. Die erste Arbeit der jungen Frau in der neuen Wohnung ist es, Wasser zu holen. Der Schulze hat 4 Töchter, Grete, Hedwig, Emma und Clara. Wenn er am Sonntag mit seinen Töchtern in der Kutsche durchs Dorf fährt, zieht er den Pferden weiße Strümpfe an. Der Vater des Schulzen war Schulze und dessen Vater war Schulze und dessen Vater war Schulze und immer so weiter zurück bis 1650. Der König selbst hat den Vater des Vaters des Vaters des Vaters des Schulzen zum Schulzen bestellt und deshalb zieht der Schulze, wenn er am Sonntag mit seiner mit Töchtern vollbeladenen Kutsche durchs Dorf fährt, den Pferden weiße Strümpfe an. Grete, Hedwig, Emma und Clara sitzen auf der Kutsche, die ihr Vater selbst lenkt, die Pferde gehen im leichten Trab und wenn die Erde noch feucht ist, dauert es nicht einmal bis zur Fleischerei, bis die weißen Strümpfe der Pferde bespritzt sind. Sonntag für Sonntag kutschiert nach dem Gottesdienst der Vater seine 4 Töchter vom Kirchweg auf die Hauptstraße hinunter, an Fleischerladen und Schule vorbei, vorbei an der Ziegelei. Nach der Ziegelei biegt er links von der Hauptstraße ab in den Uferweg, folgt dem Uferweg in nördliche Richtung bis hin zu dem Grundstück auf halber Höhe des Schäferbergs, das von allen im Dorf Claras Wald genannt wird, weil es ihr Erbteil ist. Dort wendet der Vater die Kutsche und während er wendet, springen die Mädchen im Sommer schnell ab, um auf der rechten Seite des Weges ein paar Himbeeren zu pflücken. Der Wurach, wie der Vater der 4 Töchter im Dorf genannt wird, lässt aber, sobald er gewendet hat, seine Peitsche knallen, so wie er es auch werktags zu tun pflegt, wenn er mit der leeren Kutsche durchs Dorf jagt, um seine Knechte und Mägde zur Arbeit zu rufen. Und sobald der Vater, der Wurach, mit der Peitsche geknallt hat, springen die 4 Schwestern auf ihre Plätze zurück. Die Fahrt geht jetzt heimwärts, an Ziegelei, Schule und Fleischerladen vorbei, bis zum anderen Ende des Dorfes, hin zur Klotthofstelle, die der Vater von seinem Vater und der von seinem und der von seinem und immer so weiter geerbt hat, zur Klotthofstelle, die der König um 1650 herum dem Urahn des Wurach zum Lehen gab, samt einigen Feldern. Will eine Jungfer erfahren, ob sie bald heiraten wird, muss sie in der Silvesternacht an den Hühnerstall klopfen. Meldet sich zuerst eine Henne, wird nichts draus. Antwortet der Hahn, geht ihr Wunsch in Erfüllung. Den Zukünftigen kann sie in der Silvesternacht zwingen, zu erscheinen. Will das Mädchen einen Schiffer heiraten, setzt es sich auf eine Karre, dann wird der Ersehnte bald erscheinen. Um einen Maurer zu ehelichen, nimmt das Mädchen auf einem Hauklotz Platz. Ergreift es dann die Molle und Maurerkelle, kommt er bald herbei. Will sie einen Landwirt haben, nimmt sie Sense und Spaten zur Hand. Die Mutter einer heiratsfähigen Tochter ist bestrebt, Freier ins Haus zu locken. Das geschieht, indem sie die Spinnweben in der Stube absichtlich hängen lässt. Werden sie zerstört, nimmt man die Freier fort.